Der Sprecher der Vereinigung der von Japan zwangsverschleppten Koreaner und ihrer Hinterbliebenen veröffentlichte am 26. April eine Stellungnahme und prangerte den Massenbesuch der japanischen Reaktionäre im Yasuguni-Schrein an. Er sagte wie folgt: Die desorientierten Politiker Japans von der Liberaldemokratischen Partei, der Demokratischen Fortschrittspartei und der Reformgesellschaft, die der Versammlung der Parlamentarier für den Besuch im Yasuguni-Schrein, darunter der Minister für personelle und organisatorische Fragen Takaichi, besichtigten massenweise erneut den Yasuguni-Schrein, obwohl sie genau wussten, dass es von den asiatischen Ländern harte Proteste auslösen wird. Das ist ein Ausdruck des wahnwitzigen militaristischen Willens der reaktionären Politiker Japans darauf, die von der Geschichte entschieden verurteilten Mörder zu beschönigen und ihre Ambitionen auf erneute Invasion gegen Korea um jeden Preis zu verwirklichen. Das ist auch eine frontale Provokation gegen Gerechtigkeit, Frieden und Menschenrechte und ein grässliches Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das die Opfer in der Vergangenheit beleidigt. Die japanischen Reaktionäre, die die Verbrechen in der Vergangenheit rechtfertigen und der Zeit zuwiderlaufen, werden Selbstuntergang erleben.